Frau Zongibok, die in der 45. Hausgemeinschaft Gemeinde Namsang, Kreis Ryongdim, Bezirk Zagang, TVRK wohnt, beging ihren 100. Geburtstag. Genosse Kim Song schickte der 100-jährigen Frau eine schöne Geburtstagstafel.